Abend. Good evening, everyone. My name is Amit. I'm part of BDS Berlin. BDS Berlin is part of the global BDS movement that follows the call of Palestinian civil society from 2005 to boycott, divest, and sanction Israel until it complies with international law and human rights. Guten Abend und willkommen. Ich bin Amit und ich bin Teil der BDS-Gruppe Berlin. Die BDS-Gruppe Berlin ist Teil der weltweiten BDS-Bewegung, die den palästinensischen Aufruf, den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft des Jahres 2005 gefolgt ist. The call has three main points. The first being ending the occupation and the colonization of all Arab lands and dismantling the wall. Es gibt drei wichtige Kernpunkte dieser Bewegung. Der erste ist das Ende der Besatzung und der Abriss der Mauer. The second is recognizing the fundamental rights of the Arab Palestinian citizens of Israel to full equality. Das zweite ist die absolute Gleichheit und Gleichberechtigung aller arabisch-palästinensischen Bevölkerung innerhalb Israels anzuerkennen. And the last one, respecting, protecting and promoting the rights of Palestinian refugees to return to their homes and properties as stipulated in the UN Resolution 194. Und die dritte Säule ist das Recht der palästinensischen Flüchtlinge anzuerkennen, das Recht, dass sie respektiert werden, dass sie geschützt werden und dass ihr Recht auf Rückkehr zu ihrem Zuhause, zu ihren Häusern und zu ihrem Eigentum, wie es in der UN-Resolution 194 dargestellt ist. BDS Berlin promotes campaigns here in Berlin and in Germany in collaboration with other BDS and pro-Palestinian groups, as well as other groups in Central Europe. We also organize educational events, such as the one that you came to hear tonight. Die BDS-Gruppe in Berlin unterstützt die BDS-Kampagne und fördert die BDS-Kampagne in Berlin und Deutschland im Allgemeinen in Zusammenarbeit mit anderen BDS-Gruppen und anderen pro-palästinensischen Gruppen in Deutschland und in Europa. Wir organisieren darüber hinaus auch sozusagen Bildungsveranstaltungen wie diesen Ereignis heute Abend. Thank you for coming this evening, in this beautiful spring evening, to hear about grim stuff. If you could please, everybody in the back, come either to the first or second row. The rest is closed. Ich freue mich, dass ihr alle heute gekommen seid an diesem wunderschönen Frühlingsabend. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu rutschen, in die erste oder in die zweite Reihe. Betrachtet die restlichen Reihen als geschlossen. So the structure for tonight is we have a special guest from the States, Dalit Baum, which we're very happy to have here. Dalit will give a talk titled Wer profitiert von der Besatzung und was können wir dagegen tun? Über die Struktur für heute Abend. Wir haben heute Abend einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Dalit Baum aus den USA. Der Titel der Veranstaltung wird, wie er eben schon wunderbar auf Deutsch vorgelesen hat, sein, wer profitiert von der Besatzung und was können wir dagegen tun? Then Dalit will answer questions from the audience. We'll do a short intermission and light refreshment. And then whoever wants to stay is welcome to stay for an informal conversation about BDS in Berlin and in Germany compared to the USA and other places and strategy. Also die Struktur wird so sein, dass Lied erst einen kurzen Vortrag halten wird, dann wird sie Fragen beantworten, dann wird es eine kurze Pause geben, in der Erfrischungen reserviert werden und danach können diejenigen von euch, die wollen, bleiben für ein informelles Zusammensein und sich auszutauschen über aktuelle Kampagnen und Strategien, Unterschiede zwischen der Situation in Deutschland und den USA zum Beispiel. We are all looking forward to learning a lot from Dalit's vast experience. Having worked both in Israel and in the USA for quite a while now around financial activism. Wir freuen uns darauf, heute viel von Dalit auch lernen zu können, die nun sehr viele Jahre schon sowohl in Israel als auch in den USA politisch gearbeitet hat, besonders auch zu dem finanziellen Aspekt. Dalit is a feminist scholar, teacher as well as activist. She has been teaching about militarism and about the global economy from a feminist and queer perspectives in Israeli universities. Dalit ist darüber hinaus auch noch eine feministische Wissenschaftlerin, eine feministische Dozentin. und auch eine Aktivistin und hat unter anderem über Militarismus und über die globale Wirtschaft gelehrt aus einer feministischen Perspektive an israelischen Universitäten. And she has been involved with many anti-occupation and democratization movements in Israel, including Black Laundry, Boycott from Within, Sofort, Anarchists Against the Wall and Women in Black. Und als eine feministische und Queer-Aktivistin ist sie in vielen verschiedenen Gruppen in der israelischen Antibesatzungs- und Demokratisierungsbewegung aktiv gewesen. Zum Beispiel Schwarzwäsche könnte man es nennen, Black Laundry, der Boykott von drinnen, von innen, Sochot und die Anarchisten gegen die Mauer und Frauen in Schwarz. She's the co-founder of Who Profits, which is a really wonderful internet database where anyone can put in the name of a company or a corporation and trace the money and see how that company is involved in the Israeli occupation. Sie ist eine Mitbegründerin der Datenbank Who Profits, wer profitiert, eine ganz wunderbare Sammlung von Daten, in der man den Namen zum Beispiel einer Firma eingeben kann und dann die Finanzströme und Verwicklungen folgen kann, welches Geld von wo nach wo fließt. She has been working in the San Francisco Bay Area during 2010 and 11. She headed the Economic Activism for Palestine program of Global Exchange, which supports corporate accountability campaigns in the USA. Sie hat aus der San Francisco Bay Area heraus gearbeitet und 2010, 2011 war sie in der Führung der Gruppe Wirtschaftlicher Aktivismus für Palästina, ein Programm von internationalem Austausch, das besonders unterstützt hat, eine Kampagne, die Firmen, die Wirtschaft zur Rechenschaft zu ziehen in den USA. And since 2013, she has been the director of the Middle East Program of the American Friends Service Committee in San Francisco. She's been very busy doing a lot of really good work, and she is here in Berlin on a very short vacation and has volunteered to give this lecture and meet with us for the entire evening. So please join me in welcoming both Dalit and Miriam, which does the wonderful translation. Thank you very much for being here. Also seit 2013 ist Dalit die Direktorin des Forschungsprogramms Nahe Osten der amerikanischen Dienstleistungskomitee in San Francisco. Sie ist im Moment, sie ist viel beschäftigt, sie macht viel gute Arbeit, ist im Moment gerade auf einem sehr kurzen privaten Urlaub in Berlin und hat sich bereit erklärt, heute auf dieser Veranstaltung zu uns zu reden. Und darüber freuen wir uns sehr, und ihr habt ja gerade schon gehört, ne? Wir heißen Sie ja ganz herzlich willkommen. Thank you very much. I'm really, really glad to be here. For me, this is a whole new setting, so I'm hoping to learn from you also about this setting and the political complexities of it. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich möchte vorweg sagen, dass das hier für mich ein sehr neues, ein sehr ungewohntes Struktur ist, Bedingungen sind, unter denen ich hier bin, und ich hoffe, dass ich auch von euch etwas lernen werde über die Besonderheiten und die Komplexität dieser Bedingungen hier für euch. I have a whole bunch of pictures to show you and stories to tell you, both about my work as an activist in Israel, supporting BDS, but also being a corporate researcher, studying the complicity of specific multinational corporations in human rights violations. Ich habe viele Informationen mitgebracht und auch viele Bilder, die ich euch gerne zeigen möchte. Zum einen über meine Arbeit für BDS, für die Unterstützung von BDS in Israel, aber auch für meine Arbeit als eine Forscherin, dass ich viel Recherche betreibe über die Verknüpfung von Firmen und der Industrie und was deren Verbündetsein, deren Kollaboration angeht. And also about my work outside of Israel, mostly in the US, but also some in Europe, trying to help activists around the world who want to take it seriously and trace back those accountability lines and launch campaigns, BDS campaigns, to take these corporations seriously and hold them accountable. Und ich habe diese Arbeit nicht nur in Israel und den USA sehr viel getan, sondern teilweise auch in Europa, indem ich versucht habe, Gruppen und Leute zu unterstützen, die tatsächlich versuchen wollen, das ernst zu meinen, ernst zu nehmen, damit Firmen und große Kooperation zur Rechenschaft zu ziehen, indem ihre Finanzströme und ihre Verknüpfungen nachverfolgt werden, nachverfolgbar gemacht werden. So, let me ask you first a question. How many of you have ever participated in a boycott, in a strike, in any kind of corporate accountability campaign? Just raise your hand. Ich möchte ganz vorweg erstmal eine Frage stellen. Wie viele von euch haben schon in einer Aktion oder in einer Kampagne euch beteiligt, wo es um Boykott ging, wo es um einen Streik ging, wo es um irgendeine Art davon ging, eine Firma, die Industrie zur Rechenschaft zu ziehen für etwas? Everybody? Oh, good. Almost everybody. Fast jeder. Yeah. Okay. So, what I'm going to tell you about is a specific type of these complaints that are associated with corporate accountability for human rights violations in Palestine, but they are not different than the campaigns that you are familiar with. They are not really a different type of campaigns, they are the same. Das heißt, was ich euch jetzt erzählen möchte, geht es um eine besondere Art von Beschwerden, nicht Beschwerden, also nämlich im Sinne von, ich beschwere mich über Firmen, wenn ich Firmen zur Rechenschaft ziehe, die beschäftigen sich jetzt mit dem Thema Palästina und mit der BDS-Kampagne. An sich von der Struktur her sind diese Anklagen sozusagen, diese Anklagegebungen nicht anders als die, die ihr es in eurem eigenen Kontext kennt. So, I start with a map because I work in the United States and it's very far and they have no idea where it is and what it looks like. This is the land of Israel or Palestine, whatever you want to call it, it's okay for me. Ich fange jetzt erstmal mit einer Landkarte an, weil ich sowas großteils in den USA mache. Die USA sind sehr weit weg, die wissen oft nicht so genau, wie das ist, wo das ist, die Leute. Das hier ist eine Karte von Israel oder auch Palästina, wie immer ihr es nennen wollt, ist okay. And I will mostly talk about complicity in the occupation of the West Bank. Not because this is the whole occupation, but because this is where I had access as an Israeli citizen to travel around and do the research. Und ich werde jetzt hauptsächlich über Kollaboration, Unterstützung, Verwobenheit von Firmen mit der Besatzung in der West Bank reden. Das ist nicht deshalb, weil es da ganz besonders oder weil es da am schönsten wäre, sondern weil ich als israelische Staatsbürgerin die Möglichkeit hatte, mich in der West Bank rein zu bewegen und dort Nachforschung anzustellen. As Amit said, 2005 we had the call of Palestinian civil society for boycott, divestment, sanctions, which created a dilemma for Israeli activists. We were already part of the same movement for justice in Palestine, but we were also the object of the call. The call specifically addressed Israeli activists and people of conscience around the world. Wie Amit schon gesagt hat, gab es 2005 den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft, der BDS-Bewegung Aufruf für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Und wir als israelische Aktivisten, Aktivistinnen hatten da einen wahren Stand für ein Dilemma. Denn auch wenn wir bis dahin schon Teil der gemeinsamen Bewegung waren für Gerechtigkeit in Palästina, waren wir gleichzeitig auch die Objekte, die Adressaten dieser Kampagne. Denn es war ein ganz gezielter Aufruf an bewusste, an kritische israelische Aktivisten und Aktivistinnen und auch bewusste Menschen überall auf der Welt. So let me highlight some points in that call that were relevant to our decision making, which was how to respond to the call. Und ich möchte jetzt einige Punkte besonders betonen, die für uns zentral waren in der Definition, wie wir auf diesen Aufruf antworten würden. First of all, this is a call of Palestinian civil society. It comes from the oppressed. It doesn't come from solidarity activists, it doesn't come from me, it comes from Palestinians. And that's what gives it its legitimacy. Als allererstes muss betont werden, dass dieser Aufruf von den palästinensischen Zivilgesellschaft kam. Das heißt, er kam von den Unterdrückten selbst. Er kam nicht von mir, er kam nicht von Soli-Gruppen, er kam nicht von Unterstützerinnen, sondern er kam von der palästinensischen Bewegung selbst. What does it mean? It means that it is a call to me, to you, to all of us. It's a call for action. It's not a call for debate. The Palestinians didn't ask us to sign their call, to endorse their call. This is their call. They asked us to take action. This is a very, very common confusion. Ein weiterer wichtiger Punkt dabei ist, dass das ein Aufruf an uns ist. Es ist nicht ein Aufruf der Palästinenser, die wir bitte solidarisch unterschreiben sollen, sondern es ist ein Aufruf an uns, aktiv zu werden. Und zwar ein Aufruf, aktiv zu werden und nicht ein Aufruf zu diskutieren. That's why I'm not very happy about BDS debates. You know, we love talking, we talk a lot, we debate a lot. But the call for BDS was one of the moves from talking to doing. One of the moves from the endless debates in the West about one state, two states, what should be the solution, to another mode, a mode of action. Und deshalb bin ich auch eigentlich nicht so glücklich mit BDS-Diskussionen oder BDS-Debatten. Ich meine, wir lieben es alle zu reden und wir reden auch alle da gerne und viel. Aber dieser Aufruf war ein Aufruf, aktiv zu werden, war ein Aufruf zu Aktionen. Und es war der Aufruf dazu, aus dem Modus der Diskussionen in einen neuen Modus zu kommen, in den Modus der Aktion. So, some examples of actions are boycotts, divestments, sanctions, but they are just examples. The call is very vague. What is it really asking us to do is to take what action makes sense wherever we are. Und diese Diskussionen, wie am besten, waren immer groß, die Diskussionen, die wir darüber geführt haben, soll es ein Staat sein oder zwei Staaten sein, welche Strategie ist die richtige. Worum es hier aber geht, ist zu handeln, ist aktiv zu werden. Und die Aktionen, die in diesem Aufruf gefordert worden sind, sind Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Das ist aber sehr allgemein, der Aufruf bleibt auch sehr vage in den Aktionsformen. At the time I was active with the anti-wall movement in Palestine, as well as many of my friends, and this is just a portion of that separation wall or apartheid wall built in the occupied West Bank. In blue you see settlements, and in the black you see the Palestinian villages on which, on their lands, this wall was built, taking over their land. Zu diesem Zeitpunkt war ich in der Anti-Mauer-Kampagne aktiv, so wie die meisten meiner Freunde und Freundinnen auch. In Rot seht ihr hier den Trennungsmauer oder auch die Apartheid-Mauer. In Blau seht ihr die Siedlungen und in Schwarz sind die palästinensischen Dörfer auf dem Land. How many of you have seen or participated in any activities or events about this movement? There were films like Five Broken Cameras, or films about the Bilin struggles and Nasra struggles. Several villages became very well known for these struggles. Anybody? Wie viele von euch waren beteiligt an Aktionen, die sich genau gegen diese Mauer gerichtet haben? Ich weiß, es gab den Film Die 15 Broken Kameras, es gab die Auseinandersetzung mit der gewaltfreien Kampagne Bilin. Also viele von euch, wie viele von euch waren, wer von euch war daran beteiligt an Aktionen gegen die Mauer? Okay, thank you. So it's many of you. So going to these demonstrations, let's say in Berlin, you go to the demonstrations in Berlin, you get shot at, you get gassed, you get sick and tired of it. So next week you don't go because you're tired of it, and then you feel really guilty because all of your friends are there. No. So BDS has actually gave us another form of action that you can do without being gassed. Which is really good. Das heißt, wenn du dort vor Ort bist, du bist in dieser Kampagne gegen die Mauer beteiligt, dann gehst du halt in Berlin zum Beispiel, gehst dort in Demonstrationen, dann wirst du mit Tränengas beschossen und es wird überhaupt auf dich geschossen. Und dann gehst du das nächste Mal nicht mehr hin, weil du nämlich die Schnauze voll hast davon und dann fühlst du dich aber total schuldig, weil du nicht hingegangen bist, aber alle deine Freunde hingegangen sind. Und dann kam der BDS-Aufruf und der hat uns die Möglichkeit gegeben, aktiv zu sein, Aktionen zu machen, ohne dass wir Tränengas in die Nase kriegen. The Palestinians who organize the demonstrations, let's say in Berlin, they cannot cross the border or cross that wall into their own lands many times. They cannot come into Israel. And they have all these restrictions on their lives because they are under occupation. But when I go there, I can travel, I can speak with the Israelis around there in their language, in the right accent. I can find information and I can start asking questions like, who is building these settlements? Who's, you know, who is actually making money off this stolen land? Die palästinensischen Menschen, die dort leben, zum Beispiel in einem Dorf Berlin, die können nicht die Mauer überqueren und zu ihrem Land, auf ihrem eigenen Land auf der anderen Seite der Mauer gehen. die leben unter ganz starken Beschränkungen, Einschränkungen, denn sie leben unter Besatzung. Wenn ich aber dorthin gehe und ich spreche Hebräisch, ich habe auch noch den richtigen Akzent, wenn ich Hebräisch rede, dann kann ich auch mit den Israelis reden, ich kann mit den Soldaten reden. Ich kann die Israelis fragen, sag mal, wer baut eure Siedlung eigentlich? Und wer profitiert eigentlich davon, dass eure Siedlungen gerade gebaut werden? Und wer profitiert von diesem gestohlenen Land, auf dem eure Siedlungen gebaut werden? So this was our first idea of how to respond to the Palestinian call. We cannot boycott ourselves as Israelis. We cannot boycott the Israeli economy from inside. But we can find more information for the movement. We can start this database, who profits from the occupation that we have started. And as you can see in this slide, we started just taking notes, taking pictures, looking for logos of companies, and just trying to write everything down. Und das war unsere erste Idee, als nachdem es den BDS-Aufruf gab, wie wir diese Kampagne unterstützen können. Denn als Israelis, die in Israel leben, wir können uns so schlecht selbst boykottieren. Wir können auch schlecht die israelische Wirtschaft von innerhalb Israels boykottieren. Was wir aber können, ist anzufangen zu recherchieren. Wir haben wirklich damit angefangen, Aufzeichnungen zu machen, die Bilder zu machen, die ihr gerade eben gesehen habt. Wo sind welche Firmen, wo tauchen welche Firmen Logos auf? Wer ist wo beteiligt und wer ist wo Komplizenschaft? So now I will jump to the end. This research started in 2000 and late 2006, 2007. We are now in 2014, many years later. And I can already tell you what are the results of our research. Und diese, was wir dann angefangen haben aufzuschreiben, festzuhalten, das war der Grundstein dieser, dieser Datenbank, wo Profits, wer profitiert, um diese Informationen durch Menschen überall auf der Welt, die Kampagnen machen wollen, zur Verfügung zu stellen. Und ich springe jetzt mal ganz ans Ende davon. Wir haben damit angefangen, vielleicht so 2005, 2006, und bis jetzt 2014, und ich kann nicht sagen, was dabei rausgekommen ist. What does it mean to profiteer from the occupation? What does even the occupation mean? It's too vague of a word. So I'll just give you some examples so you know what we're talking about. This is one example. Es ist sehr vage, wenn man die Frage ist, ja, wer profitiert von der Besatzung? Was bedeutet es überhaupt zu profitieren? Was bedeutet Besatzung? Das ist alles ein bisschen vage und deshalb möchte ich euch jetzt ganz konkret etwas zeigen. This is the industrial zone. In the West Bank, in the occupied territories, an Israeli industrial zone, and the name of this industrial zone is Buds of Peace. Das ist eine industrielle Zone in der West Bank, in den besetzten Gebieten, eine israelische industrielle Zone mit dem Namen Knospe des Friedens oder Knospe des Friedens. So, you know, sarcasm is in the system, it's built in. Why is it there? Very cheap land. Stolen is very cheap. When you steal something, it's very cheap. Very cheap labor, because Palestinians, they enjoy several Israeli protections, but not all of them. Very, very cheap taxation, very low taxation, very lax regulation. Das heißt, warum ist diese industrielle Zone dort? Da gibt es vier Gründe. Der erste Grund ist unglaublich billiges Land, ein gestohlenes Land ist billiges Land. Billige Arbeitskräfte, denn palästinensische Menschen genießen zwar einen Schutz Israels, aber den nicht. Sehr billige Steuern und sehr geringe, also kaum vorhandene Regeln, und, die befolgt werden müssen, Vorschriften, die befolgt werden müssen. Labor is unprotected because Palestinian workers have no civil rights and they are not allowed to organize. So of course they cannot protect their labor rights. Und Arbeitsrechte sind deshalb nicht geschützt, weil die palästinensischen Menschen keine Bürgerrechte besitzen. Sie haben auch nicht das Recht, sich zu organisieren. Also können sie auch ihre Rechte als Arbeiter und Arbeiterinnen nicht schützen. In this case, you can see very clearly the lack of regulation because this industrial zone specializes in chemical industry. And the most polluting chemical industry plants have moved to this place. Or officially, this is outside the legal borders of the State of Israel. And the sovereign is the Israeli military, which means very, very lax environmental regulation and a lot of pollution of the air, the water. Und genau dieser Fall, dieses Industriegebietes, ist ein Beispiel für die fast vollständige Abwesenheit von Regeln und Vorschriften. Das ist nämlich ein Chemiehersteller. Und mittlerweile sind fast alle großen Chemiekonzerne, deren Produktionsstätten in die besetzten, aus Israel in die besetzten Gebiete gewandert worden, denn das gehört offiziell nicht zum Kernland Israel, zum Staat Israel dazu, sondern es ist eine militärische Verwaltung und deshalb gelten dort all die Umweltschutzrechte nicht, die innerhalb von Israel gelten. Und das sind alles Firmen, die ganz starke Umweltverschmutzung, giftige Umweltverschmutzung verursachen. And this is another example of how the economy works. If you can look at this map, you also have to remember the scale of this map is very, very small. Tiny little country, and if you just use the highways, they are the same highways. If you go to the supermarket chains, they are the same supermarket chains. Das ist ein weiteres Beispiel jetzt auf dieser Karte. Ihr müsst bitte daran denken, dass es eine sehr kleine Karte ist, auch ein sehr kleines Land. Und wenn man hier zum Beispiel diese Autobahn benutzt, dann benutzt man immer die gleiche Autobahn. Wenn man in Supermärkte geht, sind es immer die gleichen Supermärkte. So what does it mean? It means that there is a huge profit for Israeli importers, exporters, traders, manufacturers, just because of the control, the complete military control over such a vast market inside the country. Das heißt, es gibt eine riesige Profitspanne, eine riesige Profitmöglichkeit für israelische Importeure, Exporteure, insgesamt den israelischen Handel und auch Produzenten, da sie eine absolute Kontrolle über diesen Markt haben. I'll give an example. We know, for example, that when Israeli agricultural growers were concerned about competition of Palestinian growers, they were able, through their connections with the army, to threaten the Palestinians that they will close down their water unless they will export their goods through the Israeli company. Ein Beispiel dafür ist, dass die israelische Agrarindustrie als sich bedroht gefühlt haben durch mögliche Konkurrenz, mögliche palästinensische Konkurrenz bei dem Erzeugen von Agrarprodukten, sie durch ihre Nähe zum israelischen Militär Druck ausüben konnten auf die palästinensischen Bauern, indem sie ihnen angedroht haben, wir drehen euch den Wasserhahn ab, wenn ihr eure Landwirtschaftsprodukte nicht durch diesen israelischen zentralen Handel exportiert. The control of movement of Palestinians, that you can see some of it here, all these checkpoints and Israeli-only roads and difficult ways of moving goods, Palestinian goods, from one part of the West Bank to another part of the West Bank. All of that works to the benefit of the Israeli competition. Dazu gehört auch die Kontrolle der Bewegung, der gesamten Bewegungsmöglichkeiten von Palästinensern und Palästinenserinnen, seien es jetzt die Armee-Checkpoints, die unten links gezeigt werden, die ganzen Straßen, die nur für Israelis sind, die vielen Checkpoints, die ihr auf der Karte eingezeichnet seht. Da geht es ja nicht nur um die Kontrolle der Bewegung von Menschen, sondern auch der Warenbewegungen. Und all das unterstützt die israelische Konkurrenz oder benachteiligt die palästinensische Wirtschaft. Now, I'm not saying that this is why the occupation was put in place, for profit. I'm saying that profit goes hand in hand with the military occupation. And actually, the military occupation uses the economic system to impose more restrictions on Palestinians as well. Ich will damit nicht sagen, dass die Besatzung eingeführt wurde aus ökonomischen oder finanziellen Gründen ursprünglich. Aber die militärische Besatzung und der ökonomische Profit gehen Hand in Hand. Und teilweise benutzt auch die Besatzung, die militärische Besatzung, benutzt ökonomische Mittel, um die Palästinenser weiter oder Palästinenserinnen weiter unter Druck zu setzen. I'll just say one more word about it. As you can see in this map, those green islands are Area B in the West Bank. These are the areas Palestinian population live. And there are islands because they are separated from one another. Ich will eine Sache noch sagen, und zwar hier auf der Karte seht ihr diese grünen Flecken sind die sogenannte Zone B in der West Bank, also die Gebiete, die von Palästinensern und Palästinenserinnen bewohnt werden, und ihr seht, die sind voneinander getrennt, das sind einzelne Inseln. And then you have these tan colored islands, and represent our area A, the big cities where the Palestinian Authority has also military control, not military, but security control. Und dann gibt es noch die brauneren Flecken da, das sind die größeren Besiedlungszentren oder Städte, Ortschaften, in denen die palästinensische Autorität, könnte sagen, Sicherheits hat. So what does it mean to live in this archipelago of islands? Das heißt, was bedeutet es, wenn ich in diesem Archipel von vielen kleinen Inseln lebe? It means, for example, that the Israeli cellular companies profit from the Palestinian cellular telecommunication market. Das bedeutet unter anderem, dass die israelischen Handyfirmen und Handynetzbetreiber profitieren von dem von der palästinensischen Handynutzung. Because only Israeli companies are allowed to build anything in Area C, which is all that white area in between the islands. Denn nur israelische Firmen haben die Erlaubnis, irgendetwas zu bauen in der Zone C, also den ganzen weißen Gebieten dazwischen. And all of the Israeli cellular companies build hundreds of antennas all around that area. So for a Palestinian living here to talk to his aunt who lives up there, they need to pay roaming charges to the Israeli cellular companies because the signal has to go through the Israeli antennas. Und das heißt, all die israelischen Handyfirmen bzw. Handynetzbetreiber bauen jede Menge Handymasten überall in diesen weißen Gebieten. Das bedeutet, dass wenn ein Palästinenser, der im grünen Fleck da unten wohnt, mit seiner Tante in dem braunen Fleck da oben telefonieren möchte, dann muss er Roaminggebühren zahlen. Und Roaminggebühren zahlen an die israelischen Handynetzbetreiber. And the same is true with products. If a Palestinian dairy manufacturer, there is very good Palestinian dairy, wants to move their cheese and yogurt to another city, they have to compete with the Israeli dairy company whose trucks do not have to stop in checkpoints. Und das gleiche gilt zum Beispiel auch für palästinensische Hersteller von Milchprodukten. Es gibt sehr gute palästinensische Milchprodukte. Wenn aber ein palästinensischer Milchbauer, wieder an einem der grünen Flecken da unten, gerne seine Milchprodukte liefern möchte in die braunen, dicht besiedelten Flecken, dann muss er dazu konkurrieren mit einem israelischen Milchproduktehersteller, der seine Milchprodukte durchs Land bringen kann, ohne an jedem Checkpoint anhalten zu müssen. And you know, milk goes bad. Und ihr wisst, Milch wird gleich schlecht. Okay, so you get the drift. What does it mean? It means that there is a corporate economic interest in the continuing occupation, in the continuing regime of checkpoints, in the continuing separation of the West Bank into these islands. And it also means that these corporate profiteers, since they have political power, can affect political decisions. Das heißt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es ein ökonomisches, ein wirtschaftliches Interesse daran gibt, dass es weiterhin Checkpoints gibt, dass es weiterhin eine Besatzung gibt, dass es weiterhin die Zerstückelung in viele winzig kleine Inseln gibt. Und das bedeutet auch, dass die profitierende Wirtschaft, die profitierenden Firmen genug politische Macht haben, um die Aufrechterhaltung durchzusetzen. Thank you. So we as organizers who want to change things, you know, we want to live in peace, we want to remove these checkpoints, we want to live as equals, we want to do all this good stuff, to live in a democracy. We usually deal with politicians or with national politics. But in today's world, of course, we also need to deal with corporations because they have a lot of political power, especially in a small state like Israel, where a small number of tycoons have an immense amount of power. Was bedeutet das jetzt für uns, die wir politisch aktiv sind, für uns, die wir gerne wollen, dass die Mauer verschwindet, dass die Besatzung verschwindet, die wir viele gute Dinge erreichen wollen, wir wollen in einer Demokratie leben, was heißt das für uns? Das heißt, normalerweise sind es unser Gegenüber Politiker oder versuchen wir setzen wir uns mit Politikern auseinander. Das bedeutet für uns aber, dass wir uns auch mit der Wirtschaft auseinandersetzen müssen. Wir müssen uns auch mit den Wirtschaftsbossen auseinandersetzen. Und gerade in einem Land wie Israel, wo es so wenig, einige wenige, so unglaublich mächtige Wirtschaftsbosse, Tycoons gibt. There are 18 families in Israel, according to all sorts of Israeli research, it's sometimes 15, sometimes 10, it depends what you're measuring, but 18 families that are said to control the Israeli market, control 50% of the Israeli market. And that means that there are big capital groups that control most of the industry, most of the banking, insurance companies, and all of the big Israeli corporations. In Israel meistens gibt es 18 Familien, manchmal ist es auch 15, manchmal ist es auch 10, aber bei mir meistens in Israel gibt es 18 Familien, die die Mehrheit der israelischen Wirtschaft kontrollieren. Sie kontrollieren über 50% des israelischen Marktes, sie kontrollieren die größten Banken, sie kontrollieren die großen Versicherungskonzerne, sie kontrollieren die großen Wirtschaftskonzerne. This is good news. I know it sounds really depressing, but it's good news. Because, surprisingly, we found out it is easier to change their economic interests than it is to change religious, political, crazy interests. Und das ist eine gute Nachricht, auch wenn das jetzt erstmal schlecht klingt, aber es ist wirklich gute Nachrichten. Denn wir haben erfahren, wir haben herausgefunden, dass es einfacher ist, von diesen 18 Familien deren wirtschaftliche Interessen zu ändern, als es ist, politische oder religiöse oder anderweitig verrückte Interessen zu ändern. One reason why it's easier, and I'm going to give some examples, is because the law, for once, is on our side. Und einer der Gründe, warum das einfacher ist, ist, dass ausnahmsweise mal das Gesetz auf uns recht, das Gesetz auf unserer Seite ist. So I am going to refer to international humanitarian law and the big human rights treaties, and there are three categories under which we can look at corporate complicity. Ich will mich jetzt auf das internationale Menschenrecht beziehen, und darunter gibt es drei Punkte, unter denen es uns möglich ist, uns mit der Kollaboration, der Komplizenhaftschaft, der Wirtschaftlichen zu beschäftigen. Number one is illegal settlements. Settlements are illegal under international law, and when we explain that to people, we should also explain to them why. This was kind of the lessons of humanity from the big wars, about how to stop wars of aggression and war of expansions and colonialism. This is something about the maturation of humanity. It's something that we should all be committed to. Erster Punkt sind illegale Siedlungen. Diese Siedlungen sind illegal. Wenn wir den Menschen erklären, warum die Siedlungen illegal sind, sollten wir uns dann vielleicht auch erklären, woher dieses Recht kommt, dass es eine Entwicklung, eine Antwort ist auf diesen fürchterlichen großen Krieg, den wir hatten, und dass es der Ausdruck ist eines reifen Prozesses der Menschheit. So here we will look at corporations that contribute to building new settlements, to expanding existing settlements, to providing settlements with very basic infrastructure services that make it possible for them to continue. Das heißt, hier sehen wir uns also diejenigen Firmen an, die erstens Siedlungen bauen, die neue Siedlungen bauen. Wir gucken uns Firmen an, die Siedlungen aufrechterhalten, und wir gucken uns diejenigen Firmen an, die Siedlungen mit den notwendigen Diensten versorgen, die Siedlungen brauchen, um bestehen zu können. Second one is repression and collective punishment. And here we talk about multinationals and Israeli companies that specialize in security services and technologies that are later used all around the world in surveillance and control of borders, minorities, prisons, all around the world. Der zweite Punkt sind Repression und kollektive Bestrafung. Und da gucken wir uns diejenigen Firmen an, die Sicherheitsdienste und Sicherheitstechnologie herstellen, und der neueste Stand der Technik, was Überwachungstechniken angeht und die Kontrolle von Bevölkerung angeht, ist dort zu finden. And the third one, of course, is war crimes. And the companies involved are mostly the companies that provides weapons that are consistently used and specifically designed for war crimes. So it can be Apache helicopters that are consistently used in attacks on civilians, or military drones, or any such machine that is used with the knowledge of the company over time for war crimes. Der dritte Punkt sind Kriegsverbrechen. Da gucken wir uns diejenigen Firmen an, die Waffen herstellen und Waffen liefern, die wiederholt und dauerhaft über einen längeren Zeitraum für Kriegsverbrechen genutzt werden. Das können zum Beispiel Apache-Hubschrauber sein, das können auch Drohnen sein, die immer wieder wiederholt über einen längeren Zeitraum für Kriegsverbrechen eingesetzt werden, mit dem vollen Wissen der herstellenden und liefernden Firma für Kriegsverbrechen. Now, if you want a full database of everything we found, all the companies involved in these violations, then number one and number two are covered in the Who Profits website. Und wenn ihr eine komplette Datenbank wollt über all das, was wir da gefunden haben, all das, was wir recherchiert haben, die Punkte 1 und 2 sind in der Datenbank Who Profits komplett abgebildet. These are examples of three huge multinationals that have stepped away from their business in settlements because of public pressure without the use of boycott, divestment or sanctions. Das sind jetzt Beispiele von drei großen, von drei riesigen multinationalen Konzernen, die von ihren Geschäften mit und ihren Geschäften in den Siedlungen Abstand genommen haben aufgrund von öffentlichem Druck. Und zwar öffentlichem Druck noch jenseits von Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. It doesn't mean that it's not part of the BDS movement. It's just an insight about what is BDS. BDS is not only the use of these tools. BDS is about taking this accountability seriously and holding these companies accountable, whatever tools are needed in order to do that. Und das bedeutet nicht, dass das nicht Teil der BDS-Kampagne ist. Das bedeutet, dass die BDS-Kampagne nicht nur aus den drei Werkzeugen Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen besteht, sondern auch zum Beispiel daraus, genau diese Firmen zur Rechenschaft zu ziehen und zu zeigen, was es bedeutet, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. So these are really corporate accountability campaigns. Das heißt, das sind Kampagnen, wo es darum geht, große wirtschaftliche Firmen zur Rechenschaft zu ziehen, öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen. For example, a group in the Netherlands has decided to try and educate the employees of Unilever, the union of Unilever employees, about the conditions under which Palestinians are employed in the occupation. Das heißt, in Holland hat eine Gruppe versucht, die Gewerkschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Unilever darüber aufzuklären, unter welchen Bedingungen die palästinensischen Beschäftigten von Unilever arbeiten müssen. And they decided to do so because they found out that this company, Unilever, really cares about its labor relations and its good working relations with the union. Und sie haben diesen Zugang gewählt, weil sie herausgefunden haben, dass die Firma Unilever eigentlich sehr viel Wert darauf legt, auf gute Beziehungen zwischen Firmenführung und Mitarbeitern und Mitarbeitervertretung vor allen Dingen. And also, if you think about it, you cannot really boycott a company such as Unilever. They und have too many products. Und dazu kommt, dass wenn man so richtig darüber nachdenkt, wenn man eine Firma wie Unilever eigentlich kaum boykottieren kann, weil sie so unglaublich viele Produkte hat. So here is a lesson about what we do when we do BDS. We are not looking for something to boycott. We are trying to be effective and change things on the ground. Und das ist eine wichtige Lektion zum Thema BDS und BDS-Kampagne. Wir suchen uns nicht Sachen, die wir boykottieren können, sondern wir suchen uns effektive Mittel, um tatsächlich konkret etwas zu verändern. This is an example of another campaign, very popular these days in Europe and also starting to be more and more popular in the US. Und das ist das Beispiel einer anderen Kampagne, die gerade in New York sehr, sehr populär ist und auch anfängt in anderen Teilen der USA populär zu sein. I just heard that this company is not active in Germany, which is good news. I mean, bad, because we always like bad companies, but it's a really terrible company. Ich habe gerade gehört, dass diese Firma in Deutschland nicht aktiv ist. Das sind gute Nachrichten, naja, vielleicht auch schlechte, aber jetzt erstmal gute Nachrichten, dass sie hier nicht auch noch aktiv sind. And so what do they do? This is the second largest employer, private employer in the world. Das ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in der Welt. They are a private security firm. Sie sind eine private Sicherheitsfirma. They operate private prisons. Sie betreiben private Gefängnisse. And they have contracts for deportations in several countries. Und sie haben Verträge über die Abschiebung von Menschen in anderen Ländern. So you see, they are very sweet. In Palestine, they provide technologies used in checkpoints, used in the police of the settlements, used in prisons. Das heißt, die Merck ist eine richtig süße Firma. In Palästina stellen Sicherheitstechnologie zur Verfügung, Sicherheitstechnologie, die an Checkpoints zum Beispiel eingesetzt wird und in den Gefängnissen. Now you might think that targeting such a company that has such a bad reputation already is a waste of time. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass eine solche Firma sich zum Ziel zu nehmen, die eh schon so einen schlechten Ruf hat, reine Zeitverschwendung wäre. Because obviously they don't care if we tarnish their reputation. Das heißt, offensichtlich macht es ihnen ja nichts aus, wenn wir ihren Ruf schädigen. But very quickly, G4S, which is a Danish-British company, came out with a statement saying that they will pull out of some of their business in the occupation, including checkpoints, their wall activity, and work with the prison which is inside the West Bank, a very infamous military prison inside the West Bank. Aber die Leitung der Firma G4S, übrigens eine dänisch-britische Firma, hat sehr schnell reagiert und hat sehr schnell verkündet, dass sie aus zumindest einem Teil ihrer Engagements in den besetzten Gebieten in Siedlungen sich zurückziehen, und zwar unter anderem was die Checkpoints angeht und was ein Gefängnis in der Westbank selber, ein sehr berüchtigtes Militärgefängnis in der Westbank selber angeht. This doesn't finish the campaign. They are still very much complicit in work with the occupation. But it teaches us something important. It means that even a company that has a really bad reputation all around the world is concerned about being complicit in very, very clear violations of international law. Das heißt jetzt nicht, dass das Ende der Kampagne ist, denn sie sind immer noch an vielen anderen Punkten innerhalb der Besatzung sind sie immer noch aktiv, besteht immer noch Komplizenschaft, aber das lehrt uns eine ganz wichtige Lektion, nämlich dass selbst eine Firma, die eigentlich einen so schlechten Ruf in der Welt hat, trotzdem nicht in Verbindung gebracht werden möchte mit so eindeutigen Verletzungen von internationalem Recht. This is actually a real risk for them, because many big institutions in Europe, but also in other places of the world, demand that in order to get a contract you have to be a signatory of the Global Compact or some international treaty for corporations respecting human rights, and G4S stands to lose many contracts if they are shown to disrespect human rights in such a blatant way. Und das ist auch ein ganz reales Problem für eine Firma wie G4S, nämlich wenn es darum geht, viele große auch internationale Aufträge oder Aufträge von Regierungen zu bekommen, dann wird verlangt von solchen Sicherheitsfirmen, dass sie internationale Abkommen unterzeichnen oder einhalten, wo es um das Einhalten von internationalen Gesetzen und Menschenrechten geht. Und wenn sie das nicht tun, dann bekommt sie auch die Aufträge nicht. So the lesson for me from that is, use the law. When the law is on your side, use the law. It is a powerful tool. Das heißt, eine wichtige Lektion für mich ist aber auch, wenn das Gesetz denn dann schon auf unserer Seite ist, dann benutzt auch das Gesetz. Another thing that we have been doing with this campaign is cross-movement building. Working to build the cross-movements. Einen weiteren wichtigen Schritt, den wir mit dieser Kampagne gemacht haben, ist, über verschiedene Bewegungen hinweg Verbindungen zu machen dadurch. Because people who care about private prisons or people who care about deportations and didn't know much about Palestine got the opportunity to learn more about what's happening in Palestine through the target of this company. Das heißt zum Beispiel Gruppen oder Kampagnen, denen es um private Gefängnisse ging oder denen es um Deportationen ging, haben dadurch, dass wir daran gemeinsam gearbeitet haben, die Chance gehabt, etwas für die Situation in Palästina zu lernen. We are trying to use BDS in order to get the message through, not just to companies, but also to our allies in other movements, that you cannot really be progressive or somebody who cares about human rights anywhere and not care about Palestine. Und wir versuchen dabei, die Botschaft rüberzubringen, nicht nur an die Firmen, sondern auch an, unsere Bündnispartner und Bündnispartnerinnen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Dass du eigentlich nicht an Menschenrechten, dass du nicht progressiv sein kannst, dass du nicht sagen kannst, du bist an Menschenrechten interessiert und nicht gleichzeitig auch an Palästina interessiert sein kannst. So in a way, what we are trying to do, and I think we are being very successful doing, is draw a new moral line for corporations, and draw a new moral line for activists. Das heißt, was wir versuchen zu tun, ich glaube, wir sind dabei recht erfolgreich, ist eine neue moralische Linie zu ziehen für Firmen, aber auch eine neue moralische Linie zu ziehen für Aktivisten und Aktivistinnen. Another example I will just run through, I'm sure people have heard about it, is this huge multinational Veolia Transdev. Ein weiteres Beispiel, wo ich nur ganz kurz durchgehen will, ich denke, die meisten von euch kennen das auch, ist dieser riesige multinationale Konzern Veolia. This is just an explanation what happened to their structure. Okay, so we have been using Veolia for some years now, since 2007, to build the movement. Das heißt, wir haben seit 2007 Veolia benutzt, um die Bewegung aufzubauen. Because they are global. And they provide services all around the world, water, energy, waste disposal, transportation. Denn Veolia ist global und sie stellen ihre, sie bieten überall ihre Dienste an, sei es nun Wasser, sei es nun Müll, sei es nun Versorgung. Then in many places around the world, people can be connected to what's happening in Palestine. Das heißt, in ganz vielen Orten in der Welt können Menschen dadurch eine Verbindung haben zu dem, was in Palästina passiert. The distance is a problem. Especially in the US. So if you can tell people, the same company that picks up your trash is a company that dumps Israeli trash on Palestinian land, there is a personal connection that they cannot ignore. Denn die Entfernung ist wirklich, die große Entfernung ist wirklich ein Problem, ganz besonders auch ein Problem in den USA. Und da macht es ganz viel, wenn ich sagen kann, also diese Firma, die deinen Müll abholt, ist die gleiche Firma, die israelischen Müll auf palästinensischem Land ablädt. Und dann macht es Klick und die Verbindung ist da. The movement has managed to cost Veolia billions and billions of dollars in lost contracts all around the world. Die Bewegung hat es geschafft, Veolia Millionen und Milliarden, Milliarden von Euro überall auf der Welt zu kosten, dadurch, dass sie Aufträge verloren haben. These are just their contracts in the United States, by the way. So. Das sind die ganzen Verträge, die sie in den USA haben. Excuse me, are they the standing contracts or the contracts that have been cancelled? No, it's very hard to cancel contracts. Maybe you should translate the question. Die Frage war, ob diese Punkte, die abgebildet sind, ob das die existierenden Verträge oder Aufträge sind oder die, beendet wurden. Und jetzt hatte das ist anfangen zu antworten, es ist sehr schwierig, bestehende Aufträge, bestehende Verträge abzubrechen. Contracts can be challenged when they come for renewal, thank you. So they come for renewal or when they are considered for the first time. Verträge können dann in Frage gestellt werden, wenn sie entweder verlängert werden, die Zeitpunkt der Verlängerung erreicht ist, oder wenn sie zum allerersten Mal vergeben werden. But what it means is that in dozens and dozens of cities all around the world, people have organized against a Veolia contract. If they won or didn't win, it doesn't matter. What it means is that they had a public debate in City Hall about Veolia. Und überall auf der Welt, in Dutzenden und Aberdutzenden von Städten, haben Menschen sich gegen einen Veolia-Vertrag organisiert. Und letztendlich ist es fast egal, ob sie damit erfolgreich waren oder nicht. Entscheidend ist, dass es die Debatte darüber gab, dass in den Rathäusern der Städte Debatten über Veolia geführt worden sind. I participated in two such hearings. Ich habe an zwei solchen Anhörungen teilgenommen. And the experience is extraordinary. Und die Erfahrung ist beeindruckend. Unlike in the past, when you would come to a debate and people will be pro-Israel and pro-Palestine, anti-Israel, anti-Palestine. Und es war nicht so wie früher, wenn du früher zu einer solchen Debatte gekommen wärst, dann gab es da welche, die waren für Israel und welche, die waren für Palästina, dann gab es welche, die waren gegen Israel und welche, die waren gegen Palästina. And they would argue and argue about history and what happened in the 19th century. Und sie werden stundenlang darüber diskutieren, was und nochmal diskutieren und nochmal diskutieren und über die Geschichte und was passierte denn so im 19. Jahrhundert. In this hearing, because there is a specific call for action, people really want to know what's happening. Oder weil in dieser Anhörung dazu mein Aufruf zum Aktivwerden, zur Aktion ging, wollten die Leute wirklich wissen, was passiert denn jetzt gerade. So we need to bring testimony about the Veolia bus. And does it pick up Palestinians in the station or not? Das heißt, wir müssen Belege dafür anführen, wie genau ist das jetzt mit diesem einen Bus von Veolia? Und hält er und nimmt Passagiere, palästinensische Passagiere von ihren Haltestellen mit oder nicht? So it brings down the conversation from the abstract political argument into the concrete facts on the ground of what does it mean, apartheid. Das heißt, es bringt diese sehr abstrakte, ungemein abstrakte politische Debatte runter auf eine ganz, ganz, ganz konkrete Ebene, nämlich was genau für die, was für die Menschen bedeutet es genau Apartheid. And the two sides of the debate are one side being the BDS movement or people who care about human rights in Palestine, and on the other hand, people who stand for a big multinational and their right to exploit the situation, and this multinational is not very popular. It's not even popular in Israel. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Menschen in Palästina, die Situation der palästinensischen Menschen wichtig ist. Ich habe Menschen, die, Leute, denen überhaupt Menschenrechte sehr wichtig sind. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine große internationale Corporation, Firma, die gerne Menschen weiter ausbeuten können möchte. Und die ist nicht sehr beliebt. And it's also an opportunity for cross-movement building, because you cannot win. There was a debate in St. Louis that won. People have managed to keep Veolia out of St. Louis. Es gab zum Beispiel eine weitere Möglichkeit auch wieder, um Verbindungen über die verschiedenen Bewegungen hinweg zu bauen. Es gab eine Debatte in St. Louis, und da hat die Bewegung, diese Bündnis hat es geschafft, Veolia aus St. Louis rauszuhalten. Because they worked together, Palestine activists, environmentalists that are aware of the bad environmental record of this company, people who want to stop and prevent privatization, it was a water privatization contract, and it built a coalition of progressives that found the Palestine issue to be naturally part of what they should care about. Die waren deshalb so erfolgreich, weil es ein breites Bündnis gab. Und zwar war es ein breites Bündnis aus Aktivisten und Aktivistinnen für Palästina, aus Leuten, die aus der Umweltbewegung gekommen sind und Menschen, die gegen Privatisierung waren. Und dieses breite Bündnis stellt auf einmal fest, dass dieses Thema, was Palästina betraf, ein Thema war, was ganz selbstverständlich auch zum Inhalt des gemeinsamen Bündnisses wurde. I want to say a few words about the investment and investor activism. When a company is targeted by several movements like that, and there is a lot of noise, and they also start paying the price and losing contracts, investors start paying attention. Ich möchte jetzt noch was über die Investoren sagen. Wenn also eine Firma, so wie Veolia, so unter die Lupe genommen wird, so in die Öffentlichkeit gezerrt wird, wenn solche Gruppen, solche Bündnisse anfangen, eine Menge Kraft darum zu schlagen, wenn deshalb dann eine solche Firma anfängt, Aufträge zu verlieren, dann werden die Investoren ganz genau hin. So, thanks to all the Veolia campaigns around the world, not only about Palestine. These are examples of big institutional funds that have decided to withdraw their investment in Veolia. Und das heißt, dank der vielen Kampagnen gegen oder zu Veolia, jetzt nicht nur zum Thema Palästina, sondern auch zu anderen Themen, aber dank dieser zahlreichen Kampagnen überall in der Welt, haben alle diese großen Investoren, diese großen Fonds in den letzten Jahren sich zurückgezogen aus Veolia. So we've managed to make it clear, even by the standards of the investment community, that Veolia is no longer a socially responsible investment and shouldn't be considered as such. Das heißt, wir haben geschafft, es deutlich, es eindeutig und klar zu machen, dass selbst bei den Standards dieser Investoren Veolia keine sozial verantwortliche Ziel für Investoren mehr sein kann. Of course, companies don't want to reach that stage. So Veolia has dropped whatever it could, and it's trying to get rid of its contracts with the occupation almost desperately. Und diesen Ruf möchte natürlich keine Firma haben. Das heißt, dass Veolia angefangen hat, sich aus so viel wie möglich Verträgen mit der Besatzung zurückzuziehen, diese Verträge aufzulösen, fast nahezu verzweifelt versucht, daraus zu kommen. And this is also because Israel-Palestine is a very small country. For such a huge transnational, this is small business. And it's not worthwhile for them to get such a risk with the loss of reputation and loss of contracts and loss of investment for such small money. Und das liegt auch wiederum daran, dass Israel-Palästina so ein winzig kleines Land ist. Und an diesem winzig kleinen Land gibt es auch nicht wirklich viel zu verdienen, wie eine riesige globale Firma wie Veolia. Schon gar nicht, wenn sie dabei riskiert, Investitionen und Verträge und ihren guten Ruf zu verlieren. And it also helps in drawing that line for corporations. Because whatever happens to Veolia is seen by other companies. And they know they don't want to reach that situation. Und es hilft uns auch wiederum dabei, diese vorhin genannte moralische Linie zu ziehen, auch für andere Firmen. Denn für jede Firma ist klar, keiner möchte diese Situation erreichen, in der jetzt Veolia steckt. Today, there are almost no companies that are publicly traded, that are complicit seriously in building settlements or in providing settlements with infrastructure services. Almost none. Heutzutage gibt es fast keine großen international gehandelten Firmen mehr, die an dem Neubau von Siedlungen oder an der Versorgung bestehender Siedlungen beteiligt sind. The few companies that are still complicit are targets of campaigns, and I don't think they will stay there. Und die wenigen Firmen, die daran noch beteiligt sind, sind das Ziel von Kampagnen. Und ich glaube nicht, dass sie noch lange da drin bleiben werden. This will not stop the occupation. Das wird die Besatzung nicht beenden. Because BDS is just an educational tool. Denn BDS ist letztendlich nur ein Erziehungswerk, ein Bildungswerk. It's like holding a big sign in a demonstration. Das ist wie ein ganz großes Tanzbier auf der Demo. But it's a really big sign because people care about money. Aber es ist ein wirklich richtig großes Tanzbier, weil es um Geld geht. Und Geld ist wichtig für Menschen. I've been going on, and I don't want to not have time for discussion, so I'll just give two more examples. Ich möchte jetzt nicht noch lange reden, ich möchte nur noch Zeit für Fragen haben, so gebe ich noch zwei kurze Beispiele. Elbit Systems is a very famous company. It's a company that specializes in manufacturing all sorts of systems and weapons for the Israeli military. Elbit ist eine sehr bekannte Firma, die alle möglichen Arten von Kriegsgeräten, die auch spezialisiert ist, alle möglichen Arten von Kriegsgeräten für die israelische Armee herzustellen. They make military drones that are used to attack civilians in Gaza and also in Afghanistan. Sie stellen militärische Drohnen her, die genutzt werden, um Zivilisten in Palästina, im Gazastreifen und auch in Afghanistan anzugreifen. They make robots that patrol the West Bank and can shoot people. Wir stellen roboterfahrende Roboter her, die die Westbank patrouillieren und Menschen erschießen können. And they also make a lot of other technologies, such as cameras and surveillance technologies. Und sie machen noch eine Menge andere Technologien, so wie Kamera und anderweitige Überwachungstechnologie. Just last month, they won a huge contract with the US government to surveil the border between the US and Mexico. Erst letzten Monat haben sie einen sehr umfangreichen Vertrag mit der US-Regierung gewonnen für die Überwachung der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Their good reputation in their industry is based on the fact that their technology is in use. It's in active use. It has been used on Palestinian and it was used in the battlefield. Und der gute Ruf, den diese Firma in ihrer Branche genießt, kommt daher, dass ihre Technologie tatsächlich erwiesenermaßen funktioniert, denn erwiesenermaßen im Einsatz ist, im Einsatz in der Kriegszone in Palästina. So you would think that this company would not make a good BDS target. Das heißt, Sie denken wahrscheinlich, diese Firma wäre kein gutes Ziel für BDS. Because obviously we cannot boycott them. I don't buy drones. Wir können sie nicht wirklich boykottieren. Ich kaufe keine Drohnen. And even if I do, I don't think they would care. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass sie sich daran scheren würden. But I think one of our biggest successes was with Elbit Systems. Aber ich denke, dass einer unserer größten Erfolge mit Elbit Systems war. One of the first, or maybe the first famous divestment decision was by the Norwegian pension fund. Eine der ersten, oder vielleicht sogar die erste wirklich berühmte Desinvestitionsentscheidung war vom norwegischen Pensionsfonds. And the Norwegians, when they made the decision to divest from Elbit, they have made a public announcement by the Minister of Finance, a woman. Und als die Norweger sich entschieden haben, der norwegische Rentenfonds sich entschieden hat, zu desinvestieren, gab es eine große öffentliche Erklärung dazu vom, von der norwegischen Arbeits-, von der norwegischen Finanzministerin. No, I'm impressed. And what they said was that they cannot invest in Elbit because Elbit is complicit in the construction of the separation wall, which is illegal according to the International Court of Justice. Und die Begründung ihrer Entscheidung war, dass sie leider nicht in Elbit Systems investieren können, da Elbit beteiligt ist an der Konstruktion der Mauer, der Apartheid-Mauer, die nach internationalem Gericht, internationalem Recht illegal ist. I was in Israel at the time, I was watching television and I heard the reporters making jokes and they were on television, they were trying to understand this decision, it was on prime time television. Ich war zu dem Zeitpunkt in Israel und habe die Namen im Fernsehen gehört und gehört, wie israelische Reporter Witze gemacht haben darüber und versucht haben, diese Entscheidung zu verstehen. What they said was, Norwegians are very stupid. Was sie gesagt haben war, Norweger sind sehr dumm. Why? Because they don't understand that Elbit makes terrible weapons. They divest from Elbit, not because of the terrible weapons, but because of some cameras and surveillance that they put on a wall which is for defense. Und was diese dummen Norweger halt nicht verstanden haben, ist, die haben sich jetzt von Elbit getrennt, weil die Kameras herstellen. Die stellen Drohnen her, die stellen Schießroboter her, ganz gefährliche Waffen. Die Norweger haben sich jetzt desinvestiert, weil die Kameras herstellen. So they had to understand it. It was big news. So they had to explain on prime time Israeli television that the wall is illegal. Und das heißt, um diese Entscheidung verstehen zu können, musste in der besten Sendezeit auf israelischem Fernsehen erklärt werden, dass diese Mauer illegal ist. It was the first time after 5 years of demonstrations where people were killed in these demonstrations and many people were injured and so many people went to prison, demonstrations against this wall. It's the first time that the Israeli public actually heard some of the truth. Denn es war das allererste Mal nach 5 Jahren, 5 Jahre lang, wo es Proteste gegeben hatte gegen diese Mauer, Demonstrationen gegeben hatte gegen die Mauer, Proteste und Demonstrationen, weil den Menschen verwundet worden sind, viele Menschen verwundet worden sind, viele Menschen getötet worden sind, war es zum ersten Mal, dass die israelische Öffentlichkeit ein Stückchen der Wahrheit hören musste. So it's a very big sum in a demonstration. Das heißt, es ist ein sehr großes Transfer in der Demonstration. And that's the idea of BDS. People have a lot of misconceptions about BDS. They think of BDS as a weapon. Und das ist, worum es geht bei BDS. Es gibt viele Missverständnisse zu BDS. Manche Menschen denken, BDS wäre eine Waffe. They think that if you target something, you're trying to destroy it. Das heißt, wenn du etwas aufs Korn nimmst, wenn du etwas zum Ziel nimmst, dann machst du das, um es zu zerstören. We're not going to destroy Elbit. We are not going to destroy the settlements through BDS. Companies will much rather change their policy than lose any money. Wir werden Elbit nicht durch BDS zerstören. Wir werden auch die Siedlung nicht durch BDS zerstören. Jede Firma wird eher ihre Politik, ihre Strategie ändern, als zu riskieren, Geld zu verlieren. It's a tool for communication. Es ist ein Werkzeug zur Kommunikation. Think of it as a form of a strike, a worker's strike. Stellt es euch vor als eine Art von Streik, als eine Art von Arbeitskampf. We withdraw our cooperation from something we don't agree with. Our cooperation as workers, which means working. Our cooperation as consumers, which means buying. Our cooperation as investors, which means putting our money for investment. Das heißt, was wir tun, ist, wir ziehen unsere Zusammenarbeit, unsere Kooperation zurück. In dem einen Fall unsere Zusammenarbeit als Arbeiter und Arbeiterin, wir geben unsere Arbeitskraft nicht mehr. Im Fall von BDS ziehen wir als Konsumenten, Konsumentinnen unsere Kooperation zurück, wir konsumieren nicht mehr. Und als Investoren, wir investieren nicht mehr. Why do we do that? Because we have no other choice in order to become part of the conversation. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir keine andere Wahl haben, wenn wir an der Diskussion, an dem Gespräch teilnehmen wollen. Workers who strike do not want to destroy the plant. They want to negotiate. They want to show that the owners need their cooperation. Arbeiter und Arbeiterinnen, die streiken, wollen nicht die Firma zerstören, an der sie arbeiten. Sie wollen verhandeln. Sie wollen zeigen, sie wollen den Bossen zeigen, dass sie sie als Verhandlungspartner brauchen. So this kind of boycott comes from below. It doesn't come from people of power that can make decisions. Das heißt, diese Art von Boykott kommt von unten. Diese Art von Boykott kommt nicht von oben, von denjenigen, die die Macht haben, Entscheidungen zu treffen. It is not a repressive boycott that tries to destroy a community. Es ist nicht der Art von unterdrückerischem, repressiven Boykott, der versucht, eine Gemeinschaft zu zerstören. It is a boycott that comes in order to promote a conversation that is silenced. Das ist ein Boykott, der versucht, ein Gespräch zu fördern, ein Gespräch wieder in Gang zu kriegen, dem die Stimme geraubt wurde. When people ask me if BDS, if I think BDS will be successful, wenn Leute mich fragen, ob ich glaube, dass BDS erfolgreich sein wird, I think it is already extremely successful. Dann sage ich, ich denke, dass es jetzt schon unglaublich erfolgreich ist. It is not going to solve the problem. Es wird nicht das Problem lösen. It is not going to stop the occupation. Und es wird auch nicht die Besatzung geben. And it's not going to build democracy in Israel Palestine. Und es wird auch nicht die Demokratie in Israel Palästina bauen. But it has already succeeded in creating an incentive for change among big parts of Israeli society. Aber es war bereits erfolgreich darin, einen Anreiz für Veränderung zu schaffen in großen Teilen der israelischen Gesellschaft. It has already succeeded in bringing this conversation to areas where people were not interested or didn't want to discuss it. Und es hat bereits dann erfolgreich, dieses Gespräch, dieses Thema in Bereiche zu bringen, wo vorher die Menschen entweder nicht daran interessiert waren oder das nicht hören wollten. And it is creating a strong dilemma, I think, for corporations, for investors, and for activists that really have to make up their decision. Where are they about these issues? Und ich denke, es führt zu einem starken Dilemma für Firmen, für Investoren, aber auch für Aktivisten und Aktivistinnen, sich zu entscheiden, wo sie zu diesem Thema stehen. And the way we pose this dilemma is by insisting that they use the same values and the same scrutiny and the same ideals that they use anywhere in the world on Israel-Palestine. Und wie wir dieses Dilemma verschärfen, wie wir ihnen dieses Dilemma vor Augen führen, ist darin, dass wir darauf bestehen, dass wir darauf beharren, dass sie die gleichen Standards, die gleichen moralischen Werte, die sie überall sonst in der Welt anlegen, auch auf Israel-Palästina anlegen. Now I want to just show one last example and then we'll open it up for questions. This is my, I'm jumping ahead, this is my beautiful slides. Ich springe jetzt mal ein bisschen, das sind meine schönen... Okay, I'm lying, it's two examples, I have to, sorry. Also, ich habe gelogen, es kommen noch zwei Beispiele. So, this is an image from a university debate. I think this one in San Diego. Das ist ein Bild von einer Uni-Debatte in San Diego. And this is the exciting movement I've been working with in the last 2 years. Und das ist diese aufregende, faszinierende Bewegung, mit der ich in den letzten 2 Jahren gearbeitet habe. Where students bring to the student government resolutions about divestment from companies like Elbit. Und zwar ist es eine Bewegung, wo Studenten und Studentinnen oder Studierende selbst zu ihren, bei uns würde ich sagen, zu ihren ASKen, ihren studentischen Vertretungen, Entscheidungen bringen darüber, von welchen Firmen die Studentinnenschaft sich dies investieren sollte. And in campus after campus after campus, this becomes the most amazing, electrifying topic of discussion. And people spend weeks and weeks debating this issue. Legislators try to legislate against this debate. Und in Uni für Uni für Uni für Uni für das zu den lebendigsten, geradezu elektrisierenden Debatten, die Woche über Woche stattfinden innerhalb der Studierendenschaft, teilweise versucht der Gesetzgeber jetzt einzugreifen und Gesetze zu verfassen, die diese Debatte verhindern sollen. And it doesn't matter if they vote for the investment or not. Students don't have the power to decide to withdraw investment anyhow. Und letztendlich ist es egal, ob sie nun die Entscheidung am Ende für oder gegen die Desinvestition ausfällt, denn die Studentenvertretung allein hat ja nicht das Recht, diese Entscheidung zu treffen. What matters is that they are putting the occupation on trial. Was wichtig ist, was entscheidend ist, dass sie das Thema Besatzung auf die Tagesordnung legt. So that's a picture of the success. This is what we want to see. Das heißt, das ist ein Bild des Erfolgs, das ist das, was wir sehen wollen. And this is my last example. Und das ist jetzt wirklich das letzte. This is my favorite campaign. It's not really my favorite campaign, it's kind of a preamble. But this is an old campaign from the 70s targeting Polaroid, the instant cameras. Das ist meine, ich würde sagen, meine Lieblingskampagne, was auf jeden Fall eine sehr wichtige Kampagne ist. Das ist ein altes Foto von einer Kampagne aus den 70ern, wo es darum ging, diese Schnellfotofirma Polaroid zum Ziel zu nehmen. They were targeted because they were selling cameras to South Africa that were used in the production of passbooks that were used to control the movement of blacks in South Africa. Und zwar wurde Polaroid deshalb zum Ziel genommen, weil sie ihre Kameras verkauft haben nach Südafrika und dort wurden die Polaroid-Kameras benutzt für die sogenannten Passbücher, in denen konnte die Bewegung von Schwarzen durch die Checkpoints in Südafrika dokumentiert und kontrolliert wurde. So, our modern campaign, which I'm really happy about, and I think would be our next big one, is targeting the company Hewlett-Packard. Das heißt, unsere moderne Wiederauflage dieser Kampagne ist eine Kampagne, die Hewlett-Packard anbietet. And we think it's the modern-day analog of Polaroid, because their technologies are biometric identification systems that are used to control the movement of Palestinians. Und wir denken, dass das moderne Äquivalent der damaligen Polaroid-Kampagne ist, denn Hewlett-Packard stellt die Technologie hier zur Erfassung von biometrischen Daten bei der Kontrolle der Bewegung der palästinensischen Menschen. This is one of their systems. It is a biometric identification system used in checkpoints. Und das ist eines ihrer Systeme. Das ist ein System zur Erfassung von biometrischen Daten und biometrischen Identifikationen. Now HP, if you don't know it, they sell these systems all around the world, and they specialize now in a lot of surveillance technologies and databases that try and track big populations. So they manage populations in prisons, or manage immigration status for immigrants, or produce special IDs for such populations. This is all about profiteering from the paranoia of borders and terrorism. Und Paranoia ist eine weltweit agierende Firma, und falls ihr es nicht wisst, ich fange aber vorne an. Hewlett-Packard ist eine weltweit agierende Firma, die sich vor allem in letzter Zeit auf Sicherheitstechnologie, auf Bewachungstechnologie spezialisiert hat und vor allen Dingen auch auf die Kontrolle von großen Gruppen von Menschen, die kontrolliert werden. Sei es also jetzt die Bewegung von Gruppen, großen Menschengruppen, zum Beispiel in Palästina, aber auch die Kontrolle und Überwachung von großen Gruppen in Gefängnissen. Sie profitieren davon, sie machen Geld davon, von der ganzen Paranoia im Kontext mit Grenzen, mit Grenzkontrolle, mit Flüchtlingen, mit Terrorismus. I really like comparing it with the Polaroid campaign, because the people who ran the Polaroid campaign in the 70s, they were part of a group called PANIC, and PANIC was an acronym for People Against National ID Cards. Und ich finde besonders schön auch den Vergleich mit dieser Anti-Polaroid-Kampagne aus den 70ern. Diese Kampagne damals wurde gemacht von einer Gruppe, die sich Panik nannte, und zwar Menschen gegen nationale Identitätskarten. And I think so many people around the world are more aware today of the threat of surveillance on our personal lives. And we know that it's not only for Palestinians in checkpoints, and the same technologies are expanded and used all over the world and reach us as well. Und ich denke, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt heutzutage, die sich der Bedrohung durch Überwachungstechnologie auch für unser Leben, für unser alltägliches Leben bewusst sind. Jetzt nicht nur für die Palästinenser in Checkpoints, sondern auch für unser ganz alltägliches Leben. This is a picture from March 19th in the Bay Area. It was outside the shareholder meeting of Hewlett Packard, where we had a big demonstration. Das ist ein Bild vom 19. März, also jetzt ganz frisch, aus der Bay Area San Francisco vor dem Aktionärsversammlung von Hewlett Packard. And we were also inside trying to pass a resolution for increased human rights due diligence for the company. Und wir waren auch drinnen auf dem Treffen und haben versucht, eine Resolution durchzubringen für eine stärkere Beachtung von Menschenrechten in der Politik von Hewlett Packard. And it's another way to reach out to people who care about other issues and work together to face one of those companies. Und das ist eine weitere Möglichkeit, ein weiterer Weg, in Verbindung zu kommen mit Menschen, die eigentlich zu anderen Themen arbeiten, denen andere Themen wichtig sind, wenn man sich eine solche Firma zum Ziel nimmt. So it's not only a boycott campaign, but it's also a boycott campaign. Das heißt, so it's not by Hewlett Packard. Das heißt, es ist nicht nur eine Boykottkampagne, aber es ist auch eine Boykottkampagne. Also kauft kein Hewlett Packard mehr. But what's even more important, you can go online to the website stophp.org and sign the public pledge. And if you get organizations or groups to sign the pledge not to buy more HP products, that's even better. Aber es geht nicht nur darum, dass ihr das selber macht, sondern ihr könnt auch auf jede dieser Webseiten gehen, die ja aufgeführt sind, und man kann dort eine Absichtserklärung unterzeichnen. Das kann man natürlich individuell machen, aber noch besser wäre es, wenn ihr Organisationen, größere Gruppen oder Firmen dazu kriegt, diese Absichtserklärung, wir kaufen nicht mehr für den Packer, zu unterzeichnen. And I will kind of pause here and wait for your questions. You can ask me about anything. Und ich mache jetzt erstmal eine Pause und warte auf eure Fragen und ihr könnt mich alles fragen. With several campaigns. I remember Heineken and also Mark and wineries. Mm-hmm. And I wonder if you can talk a little bit about them, because I find it so useful to be able to tell people what was actually done and what kind of success came out of the campaign. Meine zweite Frage ist, du hast vorhin ein Bild gezeigt mit den Logos von verschiedenen Firmen, verschiedenen Kampagnen drauf. Ich erinnere mich noch an Heineken, da waren aber auch andere, unter anderem auch ein Weinhandel. Kannst du darüber noch mal mehr sagen, denn ich finde es besonders hilfreich, Leuten auch konkret erzählen zu können, was wo gemacht worden ist und welche Kampagnen erfolgreich waren. The slide was just an example. There are many, many successes. The story with Heineken was that they signed a big cooperation agreement with an Israeli company called Balkan Wineries. Das war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Kampagnen und es gibt auch ganz viele Erfolge. Die Geschichte mit Heineken war, dass die ein Abkommen mit einer israelischen Firma unterzeichnet haben, nämlich Balkan Weinhandel oder ja. And Balkan at the time were situated in a settlement. Und zu diesem Zeitpunkt war der Sitz von Balkan in einer Siedlung. And following that agreement, they moved. So I can only guess that it had to do with this contract. Und nachdem dieses Abkommen mit Heineken unterzeichnet wurde, hat Balkan seinen Sitz verlegt aus der Siedlung raus. Ich weiß nicht warum, ich kann nur spekulieren darauf, dass es damit was zu tun hatte. I think that it's quite obvious that a company such as Heineken cannot afford to market wine from a settlement. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass eine Firma wie Heineken es sich nicht leisten kann, Wein aus einer illegalen Siedlung zu vermarkten. Now that's the good news. The bad news. There is the bad news. If you go to our website, Who Profits website, and look for the wine report, you can read that we have some industry reports. We have a report about the wine industry. Das waren jetzt die guten Nachrichten. Die schlechten Nachrichten, und es gibt leider auch schlechte Nachrichten, sind, wenn ihr auf unsere Webseite guckt, und dort gibt es einen Weinbericht. Wir haben das zu verschiedenen Branchen, aber auch einen Weinbericht. You will see that we show in this report how almost all big Israeli wineries produce wine from grapes from the settlements. Dann werdet ihr in diesem Weinbericht feststellen, dass fast alle großen israelischen Weinhersteller oder Weinproduzenten ihre Weine produzieren aus Tauben, die in den Siedlungen angebaut werden. And that includes Balkan. They have moved out of the settlement, but their wine is still made. Some of their wine is still made with settlement grapes. Und das betrifft auch Balkan. Das heißt, sie haben den Sitz ihrer Firma verlegt. Aber die Trauben, die verwendet werden für ihre Weine, sind immer noch teilweise großteils aus Siedlungen. I want to use your question as an example to answer some other questions that might be asked. Ich möchte deine Frage als Beispiel nehmen, um einige Fragen zu beantworten, die vielleicht auch sonst noch gefragt werden. There is another false dichotomy between boycotting Israel and boycotting settlements. Es gibt da noch eine Wortunklarheit, Bedeutungsunklarheit und im Unterschied, Israel zu boykottieren und die Siedlung zu boykottieren. Israel is a very small economy. Israel ist eine sehr kleine Wirtschaft. And the economy of the settlements is intertwined and integrated in the Israeli economy in such a way that you cannot separate the two. Und die Wirtschaft der Siedlungen ist so sehr verwoben, so sehr verschmolzen mit der israelischen Wirtschaft, dass du die beiden nicht voneinander trennen kannst. So much so that if you are a big company in Israel, you cannot afford not to do business in settlements, and in a way you are not allowed not to do business in settlements. Das heißt, wenn du eine große Firma in Israel bist, dann kannst du es dir nicht erlauben, nicht auch Geschäfte mit den Siedlungen zu machen, oder andersrum gesagt, du darfst es nicht sein lassen, Geschäfte mit den Siedlungen zu machen. There is an anti-boycott law in Israel that specifically targets companies that participate in boycotts. Es gibt ein Anti-Boykott-Gesetz in Israel, das ganz besonders auch gegen Firmen ist, die an Boykotts sich beteiligen. And there is also a general perception that if you don't provide services in the settlements, you are participating in a form of discrimination against settlers. Und es gibt auch diese Wahrnehmung, dass wenn du nicht auch deine Dienste den Siedlungen zur Verfügung stellst als Firma, dann ist das eine Art von Diskriminierung den Siedlern gegenüber. What they don't take into account that is that most of these companies providing services in settlements really have a very discriminatory service map, because they don't provide the same services to the Palestinian neighbors of the settlements. Was sie dabei leider nicht in Betracht ziehen, ist, dass diese Firmen, diese vielen Firmen, die ihre Dienste den Siedlungen zur Verfügung stellen, tatsächlich eine unglaublich diskriminierende, diskriminatorische Politik haben, dass sie die gleichen Dienste, nämlich nicht die benachbarten palästinensischen Dörfer zur Verfügung stellen. So, in a way, when we're talking about campaigns abroad in Europe, in the United States, we are talking about the big companies, not small local grocery stores. Das heißt, wenn wir über die Kampagnen reden hier in Europa, die in Europa sind, dann reden wir über die großen Firmen. Wir reden nicht über kleine, lokale Gemüseläden. And the big companies, almost all of them, it's very rare to find an example of a big company which is not directly involved in settlements or occupation. Und wenn wir über die großen Firmen reden, dann ist es nahezu unmöglich, eine Ausnahme zu finden. Dann ist es fast alle großen israelischen Firmen sind verwoben mit den Siedlungen und sind mit der Besatzung verwoben. Über Menschen und nicht israelisch. Did you say Israeli companies? Yeah. Oh, I'm sorry. Okay. In fact, if you boycott or divest from companies complicit in the occupation, your target list is much longer, because you include companies which are not Israeli. Wenn ich mir jetzt Firmen zum Ziel nehme, die an sich von der Besatzung da beteiligt sind oder davon profitieren, dann wird meine Liste wesentlich länger, denn viele von denen sind multinationale oder internationale Konzerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen ausgezeichneten Vortrag. Aber ich habe jetzt einfach mal so eine grundsätzliche Frage. Auf der einen Seite gab es ja jetzt diese berühmten Friedensverhandlungen. Gab es die Friedensverhandlungen mit Kerry, und in denselben Zeitraum, die laufen ja noch nicht so lange, hat sich der Siedlungserweiterung verdoppelt und auch die Brutalitäten in der Westbank massiv verschärft. Ich habe auch hier also einen Bericht von Amnesty, also der ist nagelneu und es ist erschütternd. Und auf der anderen Seite hört man jetzt in den Medien, dass durch die BDS-Kampagne und die ganzen Kampagnen jetzt von den israelischen Kompanien oder Unternehmen Druck auf die Regierung gemacht wird, jetzt sich mal endlich anders gegenüber Palästinensern, ich sage das so simpel, zu verhalten, weil sie würden jetzt schon Milliarden Verluste machen. Also auf der einen Seite meine Frage, geht es brutal und mit einer großen, also Macht auch mit den Siedlungen weiter, und auch mit den ganz brutalen Militäreinsätzen. Auf der anderen Seite hört man aber auch, dass BDS jetzt einen sehr großen Erfolg hat. Aber auf der anderen Seite wird man, wenn man jetzt hier aktiv ist, in Deutschland auch sehr angegriffen, weil immer wieder das Argument kauft nicht. Und gerade wegen dieser Verflechtung von Siedlungen und israelischer Ökonomie, dass man das kaum trennen kann. Und es wird auch wieder als Vorwand genommen, dass man eben nicht weiß. Diese Diskrepanz. Also auf der einen Seite. Was Sie dazu sagen zu der Diskrepanz? Ja. Braucht das jemand auf Englisch? Ja. Okay. First, you want to compliment you on your presentation, your very interesting, inspiring presentation. And her question is, on the one hand, the negotiations between, was Kerry involved, and the negotiations between Palestine and Israel, while there have been going on, the increase of the settlements has doubled, tripled, incredibly, on the one hand. On the other hand, there's an Amnesty report just out proving that, or documenting that, it was a very report. On the other hand, we hear from the media that Israeli industry, Israeli companies approach, the politicians approach the government, saying we are already financially suffering from all this boycott BDS movement, please change your policy towards the Palestinians. And this seems like a discrepancy, and how would you comment on that? And another issue she mentioned was that, especially when you're active on the BDS campaign, the especially boycott part of the BDS campaign in Germany, that it's often referred to this during the Nazi times, the slogan "Don't buy from Jews," which makes it difficult in Germany. And how you would comment on that? Thank you. First question: BDS is there in order to recreate an incentive for peace. BDS ist dafür da, um einen Anreiz für Frieden wieder zu schaffen. Because we have witnessed these ongoing peace negotiations that use the word peace, but where the Israelis who have all the power are really just talking about managing the conflict and not about solving it. Unter anderem auch deshalb, weil wir diese immer wiederkehrenden und immer andauernden Friedensverhandlungen gesehen haben, in denen es letztendlich darum geht, irgendwie diesen Konflikt zu managen, und es geht nicht darum, diesen Konflikt zu lösen. Israel enjoys complete impunity internationally and a very overwhelming support from Europe and from the United States that allows it to continue doing everything it does. Und in diesen Friedensverhandlungen war Israel auch immer in der starken Rolle. International genießt Israel Schutz und Unterstützung, internationale Unterstützung. Das heißt, sie können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. I think of a drug addict, you know. I think of people who are addicted to power. This is not good. Okay, this is not good for us either. Das heißt, das könnte man wie das Beispiel eines Drogenabhängigen sehen, Menschen, also Leute, die von Macht, ne, abhängig sind. So the special treatment that Israel enjoys is not to its benefit. And I'm speaking now as an Israeli activist who is trying to change things from the inside, but we cannot, because there is no price. Und diese besondere Rolle, die Israel hat, diese ganz besondere Umgang, den Israel gemacht wird vom Rest der Welt, der ist nicht gut für Israel. Und das sage ich jetzt als israelische Aktivistin, die versucht, aus Israel heraus etwas zu verändern. Aber wir können so wenig verändern, weil Israel keinen Preis für das zahlen muss, was es tut. I sometimes forget to say that because I think people just know, but I have to remember to say that. I'm doing what I'm doing because I deeply care about the people of Israel, Palestine, about my family, my culture, my land, our future. This is an act of love. Und was ich jetzt sage, da denke ich immer, das ist so selbstverständlich, aber das ist es vielleicht nicht. Und deshalb muss ich daran denken, mich daran erinnern, es auch bewusst nochmal zu betonen. Das, was ich hier tue, das tue ich, weil ich Israel liebe, weil ich mein Land liebe, weil ich die Menschen dort liebe, weil ich meine Familie dort liebe, weil ich Israel und Palästina liebe. Das ist ein Akt der Liebe. The news you quote about the businessmen who organized to appeal to Bibi Netanyahu to go back to negotiations in good faith, this is one of the first effects of BDS. And it's just the first stage. It never happened in history that the colonizer has stepped back without pressure or without paying a price. It never happened that the privileged gave up their privileges without paying the price, without the pressure. And we are asking a lot. We want our country to be transformed. We want it to be a true democracy. We want everybody to have equal rights. That means huge change in the way people think about their own identity in Israel. And when you ask them so much, okay, go ahead. Der Punkt, den du angesprochen hast, von den Geschäftsleuten, von den Wirtschaftsleuten, die auf Netanyahu zugehen und sagen, geh doch bitte zurück an den Verhandlungstisch, das ist ein riesiger Schritt. Das ist das erste Mal, dass sowas jemals passiert ist. Das ist ein ganz großer Schritt. Und in der Geschichte hat es nie Kolonisatoren gegeben, die ihre Kolonien aufgegeben haben oder Privilegierte, die ihre Kolonien aufgegeben haben, ohne dass es Druck gegeben hätte und ohne dass sie einen Preis hätten zahlen müssen. Und wir wollen ganz viel. Wir wollen eine Transformation der Gesellschaft. Wir wollen in einer demokratischen, in einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft leben. And this change cannot happen unless the vast majority of people in Israel understand, or even just the people close to decision makers, that this is not sustainable and that this is there will be a price to pay. Und diese Veränderung, die kann es nur geben und die wird es nur geben, wenn die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Israel, oder zumindest die überwiegende Mehrheit des Umfeldes der Entscheidungsträger verstanden hat, dass der jetzige Zustand nicht aufrechtzuerhalten ist, nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten ist und dass ein Preis gezahlt werden muss. And I don't think of BDS as a punitive measure. Und ich denke nicht als über BDS nach als eine mangelhafte, als eine kleine Waffe oder als eine strafende Waffe. It's about creating incentives for change. I don't believe in punishment after the fact. It's about working towards change in the future. Es geht darum, einen Anreiz für eine Veränderung zu bringen. Es geht nicht darum, irgendwas über die Vergangenheit zu strafen. Ich glaube nicht an Strafe. Es geht darum, in die Zukunft zu gucken und einen Anreiz für eine Veränderung zu schaffen. And that brings me to your second question. Und das bringt mich zu deiner zweiten Frage. It's not punitive because it doesn't come from above. Es ist nicht strafend, denn es kommt nicht von oben. I mean, who are we? We are a bunch of activists, grassroots, from all around the world, that have very little money, no organizing, no organization. You know. Ich meine, wer sind wir denn? Wir sind so ein paar Aktivistinnen und Aktivisten von überall auf der Welt. Wir haben kein Geld, wir sind kaum organisiert, wir haben keine Organisation. The movement is organized as a network of campaigns that are not even very much coordinated and are based on local organizing initiatives. Und die Bewegung, die wir haben, ist eine Art von losem Netzwerk von verschiedenen Kampagnen, die getragen werden von lokalen Initiativen, von Graswurzelinitiativen. And our opposition is mostly has a lot more power than we do. We try and pass student resolutions in campuses, while the opposition is passing legislation in the American states. Und unsere Gegner sind so ungleich viel mächtiger. Also wir versuchen irgendwelche Entscheidungen von an der Uni von Studentenvertretungen zu erreichen, und die fällen Gesetze auf nationaler Ebene. The Nazi boycott of Jewish products was a state action. It came from above. It was a weapon against a minority group of people. Und der Nazi boycott von jüdischen Geschäften, von jüdischen Produkten, das war eine Maßnahme des Staates. Das war eine Maßnahme von oben, die versucht hat, eine Minderheit zu schaffen. The kind of boycott we are talking about is the Gandhian boycott, the Kingian boycott. Und die Art von Boykott, über die wir hier und heute reden, ist die Art eines Boykottes von einem Gandhi oder die Art des Boykottes von einem Martin Luther King. It's the boycott against power from below. Es ist der Boykott gegen die Macht, ein Boykott von unten. It is a boycott as a tool of non-violence, which is a tool for being able to speak, being able to have a voice, when you don't have a voice. Es ist ein Boykott als eine gewaltfreie Aktion. Es ist ein Boykott, der mir eine Stimme geben soll, der mir Möglichkeit geben soll, zu sprechen, gehört zu werden. It's not a boycott that aims to destroy. Es ist kein Boykott mit dem Ziel zu zerstören. We should be very, very clear about that. And it's clear in the way we celebrate our victories. We had a debate, that's a victory. We passed a resolution, that's a victory. We managed to change that company's policies, that's a victory. It's not a boycott that is based on the idea that I don't want to have any ties with that because this is dirty. Und ich denke, es wird auch daran deutlich, wie wir unsere Erfolge feiern. Wenn unser Erfolg Erfolg ist, wir haben eine Resolution verabschiedet, oder unser Erfolg ist, diese Firma hat ihre Politik verändert. Und unser Erfolg oder unser Ziel ist nicht zu sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben, wir sind schmutzig. It is a boycott based on the opposite idea, that I'm already connected to this. I'm connected to this because I'm a consumer in this economy. I'm connected to this because I'm an Israeli. I'm connected to this because my country is in collaboration with the occupation. I'm connected to this personally. So how would I, as a moral person who does not want to support these things, can show that I don't want to be connected to this? I have to take symbolic measures of non-cooperation. Unser Ansatz ist doch genau der gegenteilige, nämlich zu sagen, wir sind bereits damit verbunden. Wir sind damit verbunden als Konsumenten und Konsumentin. Ich bin damit verbunden als israelische Staatsbürgerin. Oder ich bin damit verbunden als Bürgerin eines Landes, das in Kollaboration mit der Besatzung ist. Und das Ziel ist zu sagen, ich entziehe meine Kooperation, ich möchte das nicht mehr unterstützen. And I think that the BDS movement should be the most important voice against anti-Semitism. Und ich denke, die BDS-Bewegung ist die wichtigste Stimme gegen Antisemitismus. Because giving Israel a special treatment in itself is a form of anti-Semitism. Denn Israel, jetzt benutze ich das Wort mal, Israel eine Sonderbehandlung zu geben, ist bereits eine Form von Antisemitismus. It's a country like all countries. Es ist ein Land wie alle Länder. We're just people. Wir sind einfach Menschen. And the last point, of course, is BDS is not about boycotting Jewish anything. Und der letzte Punkt ist natürlich, bei BDS geht es nicht darum, irgendetwas Jüdisches zu boykottieren. It's about boycotting, if you boycott corporations and institutions that are complicit with those violations, or with the normalization of these violations. So it's not about boycotting individuals, and it's not about boycotting individuals because of their ethnic background. It's about institutions and corporations that are complicit with Israel. And so many Israelis and Jews around the world are against these institutions and what they're doing. So I don't see it as anything that can be in any way seen as anti-Semitic. And if people conflate Israel and Jews, this is in itself also a form of anti-Semitism. Because they misunderstand and essentialize Jews in a way that they don't do to any other people. Und es geht darum, nicht einzelne Individuen zu boykottieren, sondern es geht uns aufgrund ihres ethnischen Hintergrundes zu boykottieren, sondern es geht darum, Firmen oder Institutionen zu boykottieren, die in Komplizenschaft sind mit der Besatzung, die in Komplizenschaft sind mit der Verletzung internationalen Rechts. Und es gibt jede Menge israelische und auch jede Menge jüdische Menschen auf der ganzen Welt, die das genauso sehen und die das unterstützen. Und dieser Punkt, dieser Vermischung oder Gleichsetzung von jüdisch mit israelisch, ist auch wieder eine Art von Antisemitismus. Denn das macht man in keinem anderen Land und keinem anderen Menschen. I think we are getting close to the time when we should take an intermission. But I'd like to remind everybody that you're all invited to stay. We'll take about 20 minutes and have some refreshments, and then we can continue the discussion informally with Dalit. Before we do that, ich möchte alle daran erinnern, dass wir uns jetzt dem Zeitpunkt nähern, wo wir eine kurze Pause machen. Wir machen ungefähr 20 Minuten Pause und dann gibt es ein paar Erfrischungen. Und danach geht der informelle Teil weiter, wo ihr alle natürlich herzlich eingeladen seid, an der Diskussion mit Dalit zu beteiligen. Ja, yeah, before we take a break, I will pass this email list. If you're not on our email listing and you would like to be informed about events like this and about actions and campaigns here in Berlin, please give us your name and email. Und bevor wir jetzt in die Pause aufbrechen, würde ich gerne diese Liste rumgehen. Wenn ihr noch nicht auf unserem E-Mail-Verteiler seid und ihr würdet gerne Informationen über Hintergründe oder solche Veranstaltungen erhalten, dann tragt doch bitte eure E-Mail ein. And I will also pass this little charity box. We are a very small group of people, small organization with an even smaller budget. So if you would like to and are able to help us, you're welcome to do so. Und ich würde auch gerne unsere Spendensammeldose noch umgeben. Wir sind eine sehr kleine Gruppe mit einem noch viel kleineren Budget und es wäre schön, wenn ihr was spenden würdet. I brought some books about VES and some of the aspects you were talking about, and we can sell them, and this will also go into the box. Und Sie sagten gerade, Sie haben ein paar Bücher mitgebracht, die auch zum Thema BDS und andere Themen, die angeschnitten wurden, und die können jetzt nicht verkauft oder können gekauft werden, und das Geld landet dann auch dafür in der Spendendose. And on that note, just one last thing. We have a publication here from BDS Schweiz on Israel's military weapons industry and the security industry. And it costs 4 euros, so you can come to me and buy it if you would like to. Und das ist eine Broschüre von BDS Schweiz über Israels Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Die kostet 4 Euro und wer sie haben möchte, kann sie gerne kaufen. So, Alta, thank you so much, Lily, for this wonderful talk. Thank you, Lily. Danke.